In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. So, wir sind wieder unterwegs. Es ist der 4.2.2020. Wir sind wieder unterwegs in die Laube. Nee, Datscha, ich gewöhne mich nicht dran, Datscha zu sagen. Und diesmal habe ich sogar einen Sack mit Pfandflaschen dabei. Und zwar ausnahmslos Bierflaschen. Das sind ja die, die dann auch klimpern. Das sind ja eigentlich so fast die einzigen, die noch irgendwie so klimpern. Und das ist natürlich eine komische Kombination mit Bierflaschen und Kind. Vor allen Dingen mit leeren Bierflaschen. Volle kann man verstehen. Also wenn man ein Sixpack dabei hat. Weiß nicht, ob das so komisch ist, aber leere Bierflaschen sind auch wieder so ein bisschen ein komisches Ding. Ich hatte letztens so einen Buggy rausgesucht bei eBay Kleinanzeigen oder so. Der war nicht teuer. Der war aber rosa. Und da meinte die Königin, das sähe doch nach Hartz IV aus. Damit würden sie niemals im Leben losfahren. Und mir ging es eigentlich nur um die Funktion. Selbst wenn er irgendwie so hellgrün oder neon gewesen wäre, hätte ich es mir überlegt. Na gut, neon. Weiß ich nicht. Aber selber vielleicht ganz gut. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war der erstmal raus aus der Diskussion. Und dann gibt es die Diskussion nicht, weil das Alternativding, das gibt es glaube ich irgendwie so nicht. Wobei mir fällt auch gerade ein, die Kurze mag diese Haltestange vor sich eigentlich ziemlich gerne. Und die hatte auch der rosa Buggy irgendwie nicht. Aber dafür war er nicht teuer. Und sah ziemlich neu aus. Das brachte mich zu der Idee, warum fühlt man sich eigentlich so ein bisschen als Aussätziger, nur weil man irgendwelche Sachen bei sich trägt und irgendwo reinspricht und glaubt, man könnte jetzt von irgendwelchen Passanten geächtet werden. Wobei man diese Passanten ja nicht mal kennt. Also ich meine, vielleicht nicht ganz das Gleiche, weil wenn man hier redet, ist es vielleicht noch ein bisschen unterschiedliches. Was unterschiedlich ist, wobei, wenn man, ich glaube, in so ein Ding redet und zeitgleich sich so ein bisschen ans Ohr hält und dann so, also sein Ohr festhält und abdeckt und dann so tut, als würde man telefonieren, dann ist ja schon wieder nicht so schlimm, wobei man dann ja auch so konzentriert auf das tatsächliche Gespräch ist, wenn man wirklich telefoniert. Dass einem das meist egal ist, wobei ich auch schon Telefontanten gesehen habe, denen das auch peinlich war. Wobei, das war dann wahrscheinlich immer so, dass sie sehr laut geredet haben oder sehr emotional und dann wieder das nicht in die Öffentlichkeit eigentlich hätten tragen wollen. Wobei, was ja auch immer komisch ist, dass solche emotionalen Gespräche überhaupt nicht von zu Hause aus gemacht werden. Also die meisten richtigen Gespräche, ich telefoniere nicht so oft, aber die mache ich tatsächlich zu Hause. In Ruhe und selbst bei uns zu Hause gehe ich ins andere Zimmer und mache die Tür zu. Also könnte, also man ist mir nicht peinlich zu Hause, aber man möchte vielleicht ein bisschen seine Ruhe haben. Ist das vielleicht auch das gleiche wie die am Rechner zu arbeiten und irgendwer kommt vorbei und versucht deinen Rechner auszulesen. Das ist ja auch mal ein bisschen, ja, Eigenheiten. Wobei, also andererseits, ist ja noch nie was Schlimmes davon gekommen, oder? Hat man schon mal eine Situation gehabt, die richtig, richtig daneben gewesen ist, derart? Oder fürchtet man, dass irgendwann die ist? Und ist es eine Befreiung, wenn es dann mal so ist? Keine Ahnung, wir gehen jetzt einkaufen. Ja, tendenziell heute nicht so ein schöner Tag, aber es ist jetzt auch kein Tag, den man nicht gebrauchen kann. Also eben kam nochmal schön die Sonne raus. Jetzt ist es am Regnen. Aber wie gesagt, für das Pflanzenleben und den Rasen in der Laube ist so nicht ganz kaltes Wetter und Regen ja, glaube ich, doch ziemlich brauchbar. Ja, es gab wieder ein bisschen was zu tun in der Laube. Ich bin wieder hingegangen und dachte von wegen, boah, Okay, gestern, da hast du ja noch was gefunden, aber heute, was willst du denn da jetzt machen? Ja, die Rasenkante war dran. Da gab es auch noch ein bisschen was rauszuholen und vor dem Eingang habe ich noch ein bisschen rumgehakt. Und die Arbeitsweise ist halt immer so, immer ein bisschen machen und sich auch noch was lassen. Also ich bin da nicht so der akribische Mensch. Also was die Gartenarbeit betrifft, jetzt auch nicht so wie meine Eltern, wo dann ja gesagt wird, man muss jetzt unbedingt ab 9 in den Garten oder besser noch vor 9 und dann 2 Stunden da rummelden oder länger. Also 2 Stunden kriege ich auch noch irgendwie hin. Aber ich habe immer so überhaupt keinen Bock. Also nach 2 Stunden ungefähr habe ich wirklich eigentlich keinen Bock mehr, außer wenn da irgendwelche anderen Aufgaben mich anstrahlen oder man hat irgendwelche Aufgaben wie Rasenmähen, die einfach so fix von der Hand gehen, das lässt ein bisschen Spaß machen. Ne? Dann kann ich mir vorstellen, dass man das so macht, aber so einen richtigen Arbeitstag, gerade so Laube soll ja eigentlich das Hobby sein, da sinniert es mir nicht so danach. Ich glaube, da geht es mir auch ein bisschen so wie mit meinem Trauzeugen, der bei seiner Mietswohnung auch ein bisschen was gemacht hat, aber auch nicht so viel. Gerade verglichen mit dem, was er so bei seinem Häuschen investiert. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass da der Ehrgeiz dann größer ist. Wenn man sagt, von wegen, das ist aber meins, das möchte ich perfekt haben, das möchte ich genauso haben wie ich. Also ohne Kompromisse und keine Ahnung was. Das kann ich mir vorstellen, dass man da anders rangeht. Wir haben da noch zum Beispiel auch einen Stein, der liegt irgendwie so irgendwie am Eingang des Gartens. Und ich weiß nicht, wie groß der ist. Das ist noch so eine Aufgabe. Jetzt beim Regen geht man da jetzt auch nicht unbedingt dran. Das könnte man auch, wenn es nicht so warm wäre. Wenn es ein bisschen wärmer wäre vielleicht. Eigentlich auch relativ egal. Also ich kriege ja momentan keinen Schnupfen. Ich gehe auch davon aus, ich kriege keinen. Ja, und wenn ich dann so die dicken Stiefel anhab, in die kein Wasser läuft, dann macht es mir eigentlich auch nichts aus, im Regen zu stehen. Da hat man so eine gewisse Einsamkeit um sich herum, zusätzlich durch den Regen und diese Abgeschiedenheit. Und das mag ich ja sowieso, wenn man so in der Laube zumindest das Gefühl hat, man ist ja eigentlich alleine unterwegs. Man ist nicht da, wenn alle anderen auch da sind und alle anderen auch Gartenarbeit machen. Und dann der Nachbar ruft, oh Mann, was machen Sie denn gerade? Also, auf sowas habe ich jetzt keinen Bock. Jetzt wieder Test. Interessant. Guckt einen nicht an, sieht das Mikrofon nicht. Und dann geht das auch so. Ja, wobei ich das jetzt nicht, ich habe glaube ich ein Mikrofon schon im Regen ruiniert, solange das hier gut geht. Ich glaube, er pinkelt einmal gegen seinen LKW. Kann man auch machen oder muss er da ein Schloss auch machen? Weiß man gar nicht. Ja, die Eintagsballon hier. In, wo sind wir gerade? Das ist glaube ich schon der, das dürfte auf der Fahrt. Jetzt gedacht hätte, der LKW kommt aus Holland, nein, aus Oberhausen. Ja, heute, habe ich das von Ihnen erzählt? Also, nee, ich glaube nicht, oder? Ich habe bei Ihnen, glaube ich, nur 5 Minuten geredet. Gestern, also eigentlich habe ich bei eBay, also guck noch, regelmäßig so ein bisschen rein bei eBay Kleinanzeigen, weil ich da noch suche. Na gut, doch mal. Suchen eingestellt habe und werde informiert so einigermaßen, wenn da irgendwas ist, was der Suche entspricht. Wobei das natürlich immer ein bisschen vage ist. Man muss der Suche immer so einstellen. Also in Düsseldorf ist nicht so vage. Aber wie ungefähr das Spielzeug bezeichnet wird, was man da so haben will. Zum Beispiel eins, was ich noch suche. Ich habe auch gar keinen Suchauftrag, ist auch egal. Ist halt super Hirn. Und da gibt es Plastikversionen von, die sind überhaupt nicht schön. Auch wenn die, glaube ich, auch 30 Euro kosten. Und dann gibt es Holzversionen davon. Die hatten aber auch damals eine Plastikversion. Die war aber noch ganz hübsch. Das war diese dunkelbraune Version. Ja, manchmal heißt es auch Magic Logic oder Logic, irgendwas. Das ist, also wer das Spiel gar nicht kennt. Ein Spieler kriegt die Aufgabe, vier Püppchen so aneinander unterschiedlicher Farbe in einer Reihe zu machen. So, und dann wird das verdeckt und der Gegenspieler kriegt die Aufgabe zu erraten, welche Farbe, welches Putzen an welcher Stelle hat, indem es auch Reihen zusammensteckt, vier Stück, vier Püppchen halt, und dann muss der Gegenüber einstecken mit vier anderen kleinen schwarz-weißen Püppchen. So war das zumindest mal in unserer Version. Von wegen keins der Püppchen ist an der richtigen Stelle und keins hat die richtige Farbe, oder eins hat die richtige Farbe, ist aber nicht an der richtigen Stelle, oder eins ist an der richtigen Stelle und hat auch die richtige Farbe und so weiter und so fort. Und dafür hatten wir in unserer Plastikversion ja ein eigenes Feld in der 30 Euro irgendwas neueren Plastikversion. Da kann man irgendwie so einen Zettel an der Seite rausziehen. Habe ich nicht ganz verstanden, wie das gemeint ist, aber wie gesagt, ist auch für unterwegs das Ding. Spaß ist vielleicht wieder ganz lustig ist. Ist auch egal, rüberreichen ist ja blöd, dann könnte der andere eher nachgucken, wie es aussieht. Ja, und wie gesagt, das heißt manchmal Superhirn, manchmal ist das überhaupt nicht Superhirn, sondern Logic irgendwas. Und ja, gut, da kann man halt nach unterschiedlichen Begriffen zwei Suchanfragen machen. Ja, das ist so etwas. In the long run würde ich das auch gerne vielleicht haben. Muss aber gucken, ob meine Tante das nicht noch irgendwie so hat. Weil bei meiner Tante geht das große Gespiel, glaube ich, auch nicht mehr los. Mit 86. 86, Moment. Doch, 86 für die. Huhuhu. Dann kann man da ja mal hin und gucken, ob man von der dann die Spiele übernimmt. Ich weiß gar nicht, ob die noch Spiele hat. Und was für Spiele. Dann muss ich ja wieder nicht alles neu kaufen. Versandten im Auto mit runtergedrehter Scheibe bei Regen. Ja. Fährt man dann auch runter. Okay. Und ja, bei diesem E-Mail-Kram hat der Flusskegel in Folge, der nennt seine Folgen ja nicht irgendwie, ne? Doch, der benennt sie, aber er gibt ihm keine Nummer, von daher weiß ich das auch nicht. Wobei da auch das Lustige war. Vorgestern dachte ich von wegen, Mensch, also überhaupt Podcast hören ist irgendwie gerade zurückgegangen, weil ich halt sehr viel unterwegs gefahren bin und dann habe ich halt das Navi angehabt und ja, habe mich auf den Verkehr konzentriert und dabei höre ich dann irgendwie so keine Podcasts. Oder möchte halt auch Batterie sparen. Wenn ein Navi an ist, dann zieht das schon mal ordentlich Akku. Wollte ich sagen. Ja, und letztens dachte ich von wegen, Mensch, habe so lange nichts mehr von Markus gehört. Vielleicht hat er wieder eine Phase oder was. Guckt er nach und sagt, nein, er hat eine neue Feed-Adresse. Und dann hatte ich letztens das Glück, das Vergnügen, ja, so richtig eine Stunde lang ihm zuzuhören. Und das macht auch Spaß, das kann man auch empfehlen. Also ich weiß, dass natürlich manchmal die Podcaster ein bisschen enttäuscht sind, wenn nicht direkt auf irgendwas reagiert wird. Aber gerade Podcast hören, gerade dieses, letztens habe ich mal einen anderen Begriff für Podcast gehört oder was es ist, ein Abrufaudio. Jetzt wieder irgendwie. Oh mein Gott, von der Strecke. immer so. Ne? Also ich hätte ja versucht, auch ein paar neue Podcasts zu hören. Ein paar von denen, die Markus empfohlen hat, und war da alle so auch nicht so Fans von. Wenn man manchmal einfach Bock hätte zu sagen, so jetzt mal was Neues und andere Stimmen und keine Ahnung was, aber wenn die einfach langweilig sind, braucht das auch nicht. Und ich wollte eigentlich auch ein bisschen Hörbücher hören, bin langsam. Und ja, wenn man aber ein bisschen Hörbücher hören möchte, dann ist das natürlich auch ganz nett, wenn man einfach so wenige Podcasts hat, denen man da lauscht. Aber das sind halt auch ja, diese schönen kurzen Sachen, die man mal hören kann und wo man halt nicht unbedingt so einen starken roten Faden hat. Und sagen muss, man muss jetzt wirklich dauernd aufgepasst haben, sondern man weiß, aha, Person X redet gerade über Person Z, das interessiert mich gar nicht so. Ich finde es ganz nett, wenn der Hintergrund labert, aber da weiß ich genau hin oder bin gar nicht konzentriert genug, um da zuzuhören. Das ist halt bei ja, Audiogeschichten, wo man zuhören muss, das ist dann schon sehr nervig. Man sagen muss, ich habe gerade keine Ahnung, worüber die reden. Muss man mal zurückspulen. Man spult nicht zurück, man tickt zurück. Was macht man denn am Handy? Man schiebt zurück. Man tickt ja eigentlich, man schiebt ja den Balken nicht, oder? Man muss zurückschieben, Podcast zurückschieben. Habe immer noch erzählt, was bei jeder kleinen Zeit nicht gut ist. Also ich gucke da noch ab und an rein. Und habe natürlich auch irgendwie Spiele. Und überhaupt das ist ein Spiel. In der Ecke, wo ich wohne, also in Gerresheim aktiviert. Und ja, Gerresheim an sich ist ja noch so ein Plättchen. Hier sind glaube ich so die 30.000. Also hier findet man schon mal was vor Ort. Und ich glaube, jetzt die längste Fahrtstrecke mit Fahrrad dürfte so 10 Minuten sein. Das ist also alles noch einigermaßen gut beieinander. Und da kommen halt manchmal durchaus auch gute Ergebnisse. Und wenn man mal die Altstadt noch fahren muss, ist das jetzt auch kein Beinbruch, so wie heute Nachmittag. Da holen wir ein Bobbycar-Spiel ab. Und das, da dachte ich, das ist schon toll, dass da die Figuren halt kleine Bobbycar-Autos sind. Also, ich weiß nicht, ob man das blöd findet, weil das Werbung ist. Einerseits, andererseits, ich glaube, die Kleine wird schon die Püppchen sozusagen oder die Spielfiguren halt toll finden. Und das Ding kostet irgendwie nur 3 Euro. Aber das finde ich schon ein Schnapper, weil ich kannte das Spiel vorher gar nicht und ich wüsste jetzt auch nicht, wo man das noch kriegen könnte. Vielleicht bei Amazon gebraucht. Aber dann garantiert nicht für 3 Euro, weil 3 Euro ist schon der bloße Versand. Also ein paar Leute wollen einfach nur so ein bisschen die Spiele loswerden und wenn sie gebraucht sind, nicht großartig Kohle dafür haben und gucken dann auch nicht, was ist so der Sammlerwert oder der aktuelle Marktpreis, den es ja eigentlich auch gibt für gebrauchte Spiele. Und daneben hatte ich halt eine Spielesammlung gefunden mit 6, 7, 8 Spielen, eine Menge Spiele. Und die Dame wollte nur 5 Euro dafür haben und freute sich, dass es, die Spiele weiterhin benutzt werden. War also eher daran, die Dinger wegzuschmeißen oder so. Keine Ahnung. Und ich dachte, kommst du da hin und sie sagt von wegen, ja, 5 Euro pro Stück. Oder ja, Gesamtpreis ist 40 oder so, ne? Nein, ich wollte tatsächlich nur 5 Euro haben. Und da ist Skip Boo Extended, irgendwie sowas drin. Also damit alleine, das alleine kostet schon gebraucht mehr als 5 Euro. Und dann noch so ein Rommi-Spiel, wo ich dann dachte, na gut, kannst du auch eine Laube packen. Wieder keiner klauen und manchmal ja auch gut, wenn man von den Kartenspielen mehr als eine Version hat. Dann stinkt nochmal das Kartenspiel. Haben wir bei meinen Eltern ja auch einige rumfliegen gehabt. Und bei diesen Rommi-Spielen war es immer problematisch, ob man irgendwie so alle Karten zusammen hatte und was da für Motive drauf sind, war glaube ich auch immer ziemlich egal. Wobei ich dann letztens irgendwie so ein Romy-Spiel aus dem Bücherschrank mitgenommen habe mit Dark Mode oder sowas, also irgendwie düstere Motive. Und gesehen haben, der Kaufpreis ist auch noch ordentlich. Ich weiß nicht, ob das eine Serie ist, die noch jemand haben möchte und sowas, aber wenn man es kaufen möchte, zahlt man auch noch ordentlich. Kann ich auch noch gucken, ob ich das noch nicht einstelle. Ja, oder halt schönes Motiv selber behalten. Ja, da war noch Kalua drin oder Wari. Dieses Bohnenspiel, wo man irgendwie so 6 Mulden hat mit jeweils 4 Bohnen drin, muss eine leer machen und die auf die nächsten Felder verteilen. Das Spiel kostet, glaube ich, auch normalerweise auch gebraucht 10 Euro. Ist auch nicht so oft, dass man das gebraucht kriegt, glaube ich. Also ja, da waren schon einiges an Spielen dabei. Eigentlich schon cool, das hatte ich schon. Ist nicht so prickelnd, aber das sind so Sachen oder sowas, kann man vielleicht selbst für 5 Euro wieder verticken. Dann hat man aus der ganzen Geschichte plus minus 0 plus Spiele rausgegangen. Das finde ich dann schon ganz witzig. Ja. Hier schiebt ein Onkel seine Bitburger Kisten zum Markt. Das sieht auch komisch aus. Aber gut. Soll es von mir gewesen sein, wir sind wieder zu Hause. Ich muss Kartoffeln schälen und gleich gibt es Fischstäbchen, damit wir fix was zu essen kriegen. Bis morgen, lasst euch was. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.